Hanna war eine der außerordentlichsten Versuchspiloten in Deutschland. Sie hat sogar die V1 geflogen. Jahre später bin ich ihr in Frankfurt begegnet, wo wir beide in ihrer Wohnung in der Zeppelingasse gesessen haben. Diesmal sprachen wir über UFOs und sie teilte mir mit, was Werner von Braun darüber dachte. Aber als eine der letzten Personen, die Hitler im Bunker gesehen hatte, sagte sie mir nie, dass Hitlers Hand zitterte. Es war kalt im Bunker, doch alles war still dort, schön, ruhig, die Gänge mit Teppichen ausgelegt. Ich war überrascht, Eva Braun kennenzulernen. Sie lieh mir ihren Schal, damit ich mich vor der Kälte schützen konnte. Es war nichts Außergewöhnliches an dieser Frau mit ihrer alltäglichen Schönheit, die einer Deutschen, wie viele andere, sagte Hanna, sich mit geschlossenen Augen erinnernd. Zu der Wahrhaftigkeit der Erklärungen Jungs glaube ich beitragen zu können, trotz allem, was man gesagt und geschrieben hat nach Beendigung des Krieges. Das Genie Goebbels hat es verstanden, dass das Risiko der Entdeckung der Anwesenheit Eva Brauns und die Vorbereitung einer Heirat in Extremis sicher kleiner sei als die jüdische Hinterlist, die gewiss Beweise einer mutmaßlichen Homosexualität Hitlers fertigen würde. Die Entdeckung einer Liebsten und einer Heirat hob eine solche Eventualität auf. Durch die persönliche Erfahrung meiner Einweihung kann ich mich auf diese Angelegenheit beziehen und Professor Jung bestätigen. Ein Eingeweihter, der sein Leben dem Abenteuer oder der Arbeit der Unsterblichkeit widmen möchte, das wir hier beschrieben haben, muss alles opfern, besonders sein privates Leben, das der Sinne und des Geschlechts, wobei Letzteres wichtiger ist. Es handelt sich darum, die Kräfte und die Energien umzuwandeln. Jung hat dies in seinen Studien über die Alchemie erläutert. Von allen Energien, über die der Mensch verfügt, ist keine andere an Macht und Mysterium derjenigen des Geschlechtes vergleichbar. Sie ist so machtvoll, da nur sie neues Leben schaffen, neues Wesen in Fleisch erzeugen kann. Und wenn sie keine physische Materie erzeugt, kann sie dem Sohn des Todes, dem Sohn des Menschen, dem Astralkörper Leben geben. Verwandelnd und erhöhend. Denn was heute Libido genannt wird, ist in der legendären Sprache Kundalini, die Feuerschlange, Quetzalcoatl, die gefiederte Schlange, welche fliegt und fliegen lassen kann. Die Keuschheit des Eingeweihten hat nichts zu tun mit dem jüdisch-christlichen Sinn der Sünde, des Hasses und des Grolls der Sklaven. Die jetzige Erde muss verwandelt, die Natur umgestaltet werden, die Götterdämmerung muss der Auferstehung der Götter Platz machen. Und das ist eine andere Sache. Es ist eine alchemistische Verwandlung, eine Erhebung, eine Vergeistigung der Materie. Doch ist sie nicht für alle, nur für die Eingeweihten, für den Arier im Zentrum einer Rangordnung der Kasten. Im arischen Indien sollte der tantrische Yoga der rechten Hand Keuschheit bewahren. Auch der platonische Troubadour bei der Einweihung von Amor, die wir im vierten Teil dieses Buches erklären werden. Für meinen Meister hatte die Keuschheit grundlegende Bedeutung auf dem Wege unserer kriegerischen Einweihung. Nur einmal sah ich ihn verärgert. Es war, als ich ihm mitgeteilt hatte, dass ich heiraten würde. Er rief aus: »Sie legen sich Fesseln an!« und fügte hinzu: »Ratschläge nützen nichts. Jeder muss durch sich selbst lernen.« Ich sagte schon, vor meiner Eheschließung lebte ich umgeben von Erscheinungen und Gerüchten einer anderen Welt. Von Geistern und Gespenstern, um überlegen zu können, würde der chilenische Dichter Omar Cáceres gesagt haben. Ich stand in enger Verbindung mit dem Astral. Dieser Körper oder werdende Embryo entwickelte seine eigenen Sinne. Nachdem ich geheiratet hatte, musste ich die Verbindung zu diesem Wesen des Jenseits, die mich dauernd umgaben, freiwillig einstellen, da sie meine Frau dermaßen erschreckten, dass sie ihre Nerven nicht mehr kontrollieren konnte, wenn Schläge gegen Möbelstücke erfolgten oder Gegenstände sich in der Luft bewegten. Nach der Ankunft unserer Kinder tat ich einen weiteren Schritt in der Zerstörung des Gebäudes, das ich selbst angefangen hatte zu erbauen. Die Kinder der Frau und des Lebens sind eifersüchtig auf die Kinder des Mannes und des Todes. Einige werden auf Kosten der anderen geboren. Auch die eingeweihte Frau, die Magierfrau, muss jungfräulich sein, wie die Sibylle, wie die Nornen, wie die Jungfrau der Sonne. Die Frau, die physisch gebärt, verliert ihre magische Jungfräulichkeit. Der Sohn der eingeweihten Frau, der Magierfrau, der Yogini, wird von dem Mann geboren werden, weil sie ihn geschwängert hat, die Rollen vertauschend. Mit ihrem Animus hat sie eine Anima schwerelos gemacht, wie Jung sagen würde. Der eingeweihte Mann, Insincta, wird den Astralkörper mit dem Antlitz der Geliebten gebären, wie es in meinem Buch Nos, Libro de la Resurrección, wir Buch der Auferstehung, enthüllt wird. Bei dem Avatar, das heißt bei dem Führer, ist es die Schwangerschaft einer ganzen Welt, die schon gebären wird. Die Welt des Vierten Reiches, das neue goldene Zeitalter, die andere Erde. Die übersinnliche Keuschheit der Ritter des Gral soll nicht bedeuten, dass man die Anwesenheit einer Frau ablehnt. Im Gegenteil, sie ist unbedingt notwendig, man braucht sie auf magische Weise. So wie Krishna mit den Hirtinnen von Gokul in den Gärten Vrindavans tanzte und seine geliebte Radha war, die Gemahlin des anderen, die Parakiya, so wie der Alchemist immer die mystische Soror an seiner Seite haben muss, die ihm die Metalle reicht, die der Alchemist in dem Tiegel seiner eigenen Seele mischen wird, sie mit weiblicher Energie durchtränkend, so wie das Sprengwasser, das das männliche Feuer meiner Schwingungen beruhigte, ein weibliches Wasser gewesen sein mag, auf dieselbe Weise musste Hitler Frauen um sich haben. Was nicht heißen soll, dass er nicht keusch gewesen ist. Die Liebe eines Eingeweihten zu einer eingeweihten Frau, nicht Eva Braun, aber wer war Eva Braun in Wirklichkeit, ist eine Liebe, die im Astral Erfüllung findet, zusammenträumend, zusammenfliegend, wie in meinem Buch Nos beschrieben. Die Liebe verwirklicht sich in anderen Körpern, in anderen Welten, so auch in dieser Welt.